in my life. Also Tani, ich freue mich heute ganz, ganz, ganz arg, dass ich dich nochmal online treffen kann. Ich mich auch. Mit gutem Mikro. Mit gutem Mikro, ja. Ja, es ist immer schön, mit dir zu sprechen. Freut mich auch. Und diesmal nicht auf Bali. Schade, ja. Ja, also, meine erste Frage an dich wäre, oder was ich wirklich gern von dir wissen würde, wenn du als Model arbeitest, hast du ja eigentlich einen großen Druck, perfekt auszusehen und immer, ja, immer sehr schlank zu sein, viel Sport zu treiben, sehr gesund zu essen. Und mich würde interessieren, ob schlank sein, fit sein, gesundes Essen, Sport, ob das was war für dich, was eh schon da war, also dass du sagst, ja, du hast eh immer gerne gesund gegessen und du hast gerne Sport gemacht, oder ob du damit eben auch Probleme hattest während dem Modelsein. Als ich jung war, ich habe ja mit 16 eigentlich angefangen, als Model zu arbeiten und mit 18 dann hauptberuflich, da war das noch so die Veranlagung. Also ich war schon immer sehr, sehr schlank und wollte eigentlich früher lieber immer zunehmen. Das ging aber nur so, bis ich 18 war. Da war ich nochmal sehr, sehr schlank, weil ich dann Diabetes bekommen habe. Und da habe ich nochmal extrem abgenommen. Das war für mich auch sogar sehr schwer in die andere Richtung, weil ich weiß noch, ich war in Mailand und sollte Armani eine Show laufen. Und die haben mich dann kurz davor gecancelt, weil mir wirklich die Sachen nicht gepasst haben. Aber es war irgendwie automatisch. Also ich habe ultra viel gegessen, auch irgendwie abends mir noch eine Pizza reingehauen und eigentlich auch eher ungesund gegessen. Also ich würde gar nicht sagen, dass ich so extrem healthy in dieser Art gegessen, in dieser Zeit gegessen habe, sondern eher viel gegessen habe, weil ich sogar noch zunehmen wollte. Und dann dadurch, dass ich dann Diabetes bekommen habe, wusste ich am Anfang nicht, okay, was fehlt mir und warum nehme ich jetzt noch mehr ab? Und dann bin ich eben ins Krankenhaus gekommen, weil die festgestellt haben, dass mein Blutzucker sehr hoch war. Und dann haben die gesagt, okay, diese extreme ja, Untergewicht kommt auch daher. Also ich war schon immer sehr schlank, das ist einfach liegt in meiner Familie so. Aber dass es dann so extrem dünn war, lag dann wirklich an der Krankheit, dass mein Körper nichts speichern konnte und die ganze Zeit damit beschäftigt war, den Blutzucker irgendwie runterzubekommen. Dann haben die mich halt direkt ins Krankenhaus gebracht, dann irgendwie eine Woche auf Insulin eingestellt und dann danach ging es. Also danach habe ich dann eine normale Figur bekommen und dann kam das Problem aber beim Modeln in die andere Richtung, dass ich dann irgendwie in den nächsten Jahren irgendwie so eine ganz normale Figur bekommen hatte und dann hatte ich plötzlich einen Hüftumfang von 93, 94, was die in, sage ich jetzt mal, Mailand und für New York nicht so cool fanden. Und dann kam dann, ich hatte wieder, wir wollen, dass du wieder so aussiehst wie früher und das war halt dann nicht mehr so einfach. Und dann war zum ersten Mal mit 19 bei mir so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt muss ich wirklich zum ersten Mal eine Diät machen. Also ich habe wirklich mit 19 das erste Mal darauf geachtet in meinem ganzen Leben, was ich esse. Mit 19, 20 wird man dann auch fraulicher, als ich irgendwie mit 16, 17 war, als ich angefangen habe. Und ja, da fing es dann für mich zum ersten Mal an, dass ich auch gesagt habe, okay, ich muss jetzt Sport machen. Früher habe ich einfach Sport gemacht, wenn ich Bock hatte auf Sport. Oder ich muss jetzt eben gesund essen. Und das gesunde Essen war gar nicht das Problem, aber dadurch, dass ich so groß bin, wirklich auf eine 89er Hüfte wiederzukommen. Das sind irgendwie 5 cm im Umfang und mein normales Gewicht war so 65 Kilo und Idealgewicht wären so 59 Kilo gewesen und das bei 1,83 ist halt einfach extrem untergewichtig und abzunehmen ist nicht das Problem, aber ins Untergewicht zu gehen ist halt wirklich das Problem, weil das ist dann nicht mehr gesund und da habe ich mich dann auch irgendwann, habe ich einfach gesagt, so nee, das mache ich nicht, das ist nicht meins. Wirklich, als ich gemerkt habe, dass ich auch angefangen habe, in meinem Geist irgendwie mich selber zu verurteilen, wenn ich irgendwie eine Pizza gegessen habe. Das habe ich auch im Buch so ein bisschen geschrieben, dass ich dann wirklich wie so eine bekloppte Extrarunden gerannt bin und irgendwie mich echt schlecht gefühlt habe, nachdem ich was Fettiges oder spätabends was Kohlenhydratreiches gegessen habe. Und ich eigentlich, der Essen immer, ich liebe wirklich zu essen und auch immer noch. Also es ist so, für mich ist Essen eins der größten Sachen. Ich sage immer auch irgendwie so, ich brauche keine teuren Anziehsachen oder so, ich brauche nur Reisen und gutes Essen so und gute Gesellschaft. Das sind so meine drei Sachen im Leben. Und dass ich dann da nicht mehr so essen konnte, wie ich wollte, war für mich sehr, sehr, sehr, sehr schwierig, weil auch dann das Verhältnis zum Essen irgendwie komisch wird. Also es ist so, obwohl ich nie in die Richtung, sage ich jetzt mal, Magersucht oder Bulimie oder sowas gegangen bin, hatte ich trotzdem ein sehr ungesundes Essverhalten. Einfach manchmal super viel zu essen, weil wenn man im Unterbewusstsein sagt, ich darf nicht, will das Unterbewusstsein noch mehr. Und dann was zu essen und mich danach dafür zu verurteilen, dass ich was gegessen habe, das ist ja so irgendwie das Übelste, was man machen kann. Weil meiner Meinung nach auch die Energie und das Bewusstsein, was ich beim Essen habe, ist so ausschlaggebend dafür, wie das Essen auf meinen Körper wirkt. Deswegen weiß ich einfach, dass ich in dem Moment auf dieser Ebene auf jeden Fall meinem Körper nicht besonders gut getan habe. Ja, und vor allem, du bist ja auch dann ständig in dem Kreislauf. Also ich kenne es sehr gut von mir selbst und es ist ja dann ständig so, du verbietest dir alles und dann isst du aber alles, weil was du nicht essen darfst, möchtest du ja erst recht. Und wenn du dann alles gegessen hast, dann fühlst du dich so schlecht und so schuldig, dass du ja dann erst recht nochmal mehr isst, um quasi die ganzen schlechten Gefühle zu bedecken. Und das schlechte Gefühl, das ist wirklich so ein Ding, das ist mir bewusst geworden. Ich habe dann irgendwann, als ich in Sydney war, haben wir auch relativ, also was heißt viel Alkohol? Ich habe generell eigentlich immer wenig Alkohol getrunken, aber für mich ist schon, wenn ich jeden Abend ein oder zwei Gläser Wein trinke, ist es für mich sehr viel Alkohol, weil ich manchmal im Monat ein Glas Wein trinke. So. Und in dieser Phase haben wir irgendwie viel gegessen, spät gegessen, auch viel Alkohol getrunken für mich. Und ich habe dann wirklich plötzlich irgendwann 68, 69 Kilo gewogen, 10 Kilo mehr, als ich vorher gewogen habe. Und das war dann so, wow, irgendwie bei mir hat sich gerade super viel verändert. Und mein Bewusstsein war halt auch, was das Essen anging, total gestört. Und es war dann so, dieses Urteil dem Essen gegenüber auch zu sagen, das Essen ist schlecht. Das ist so, ich mache das heute gar nicht mehr. Also es ist so, als ich aufgehört habe dann zu modeln und gesagt habe, mir ist es völlig egal, habe ich erstmal abrupt 5 Kilo abgenommen. Und es war so, ich habe nichts dafür getan, ich habe sogar mehr gegessen als vorher gefühlt. Mhm. Aber ich weiß einfach, dass mein Verstand, wenn ich sage, okay, ich esse dieses Stück Schokolade und ich werde dick davon, manifestiert sich das. Und das ist für mich mittlerweile so klar, dass dieses Bewusstsein, womit ich esse, und ich esse wirklich heute alles, worauf ich Bock habe, und ich habe irgendwie echt meiner Meinung nach den besten Körper, den ich jemals hatte, weil früher war ich total dünn, aber ich war irgendwie nicht so trainiert und gesund dünn, sondern es war eher so Veranlagung und irgendwie war ich noch ein Kind und da habe ich mir auch nicht so gut gefallen und dann war ich irgendwie, hatte ich zu viel auf den Rippen und dann habe ich die ganze Zeit versucht abzunehmen und das war auch irgendwie, habe ich mich nie wohl gefühlt und jetzt wiege ich so 64 Kilo und mache irgendwie automatisch viel Sport, weil ich eben gerne irgendwie Wakeboard fahren gehe und auf Bali war ich surfen und durch Surfen, man muss einfach nichts machen irgendwie, man ist 2,5 Stunden im Wasser, es macht ultra Spaß und der Körper formt sich so schnell und seitdem ich wirklich liebevoll einfach mit meinem Körper umgehe und liebevoll esse und auch liebevoll mir meine Pizza reinhaue abends um 10, es ist einfach fantastisch. Also deswegen sage ich allen Leuten, ey, macht bitte keine Diät. Das ist, wenn das Unterbewusstsein denkt, ich darf nicht, es funktioniert einfach nicht. So, und auch Essen und dieser Mangel nach oder dieser Mangel, der oft versucht wird aufzufüllen durch Essen, ist meiner Meinung nach immer ein Mangel an Liebe. Deswegen Leute, die abnehmen wollen, sage ich, irgendwie meditiert und liebt euch selber und nehmt euch an, dann seid ihr auch nicht übergewichtig. Eine Freundin von mir, die hat irgendwie 15 Kilo abgenommen, nur weil sie angefangen hat zu meditieren. Und ich weiß nicht, ob es bei jedem funktioniert. Das will ich jetzt auch nicht als aller Heilmittel sagen. Aber ich glaube, in dem Moment, wie man die Liebe irgendwie sich selber gibt, dann ist dieser Liebesmangel irgendwie gestillt und viele Leute kompensieren den und ich auch selber habe den oft kompensiert durch irgendwie eine Schokolade oder dachte dann irgendwie, das macht mich kurz glücklich, aber das ist einfach, ja, das ist nur für einen ganz kurzen Zeitpunkt und dann ist danach dieses Urteil da drin und dann fühlt man sich danach noch schlechter und das macht einen halt nicht glücklich so und das macht auch nicht die Figur besser, wenn man sich da so diszipliniert und das Essen verurteilt halt, ne? Wie kam es denn zu der Veränderung? Also wie, du hast schon gesagt, nach dem Modeln hast du dann gesagt, nee, du möchtest es so nicht mehr und quasi hast dich freier gefühlt, aber war das irgendeine Sache, hast du irgendwas bewusst gemacht oder kam das einfach nach dem Modeln? Nee, das kam einfach, weil ich alles losgelassen habe. Also ich habe wirklich einfach alles losgelassen. Ich habe gesagt, ich nehme mich jetzt so, wie ich bin, weil das mit der Perfektion, das ist bei mir immer ein Thema. Wenn irgendwas beim Modeln nicht funktioniert hat, dann war ich immer bei mir. Ich habe immer geguckt, okay, wo ist jetzt mein Fehler? Und manchmal war ich eben beim Job und dann war die Hose zu kurz und dann sagen die, okay, das Model ist zu groß für die Klamotte und dann war die Hose zu lang, dann sagen die, das Model war zu klein. Also es lag immer am Model, es lag nie an der Klamotte, weil klar, der Designer sieht, der designt das an der Puppe und an der Puppe ist es irgendwie perfekt und dann kommt das Model und es war vorher perfekt und am Model ist es nicht mehr perfekt. Klar liegt es dann für den Designer am Model und nicht an der Klamotte so und das ist dem Designer nicht bewusst, aber Ich als Model ziehe mir den Schuh immer an und diese Perfektion und dieser Drang nach diesem, ich will jetzt perfekt sein, aber ich kann einfach nicht auf dem Casting um 9 Uhr morgens braunhaarig sein und dann will der Kunde mich und um 4 Uhr nachmittags will der Kunde ein blondes Mädel. In der Zeit kann ich nicht wieder blond sein und ich kann auch nicht einmal 1,83 sein und einmal 1,76 und das erstmal anzunehmen und zu sagen, es gibt auch Kunden, für die passe ich nicht und deswegen bin ich nicht weniger perfekt, als ich bin. Das habe ich nicht hingekriegt beim Modeln. Das habe ich erst im Nachhinein hingekriegt. Und ich glaube, das war auch das, dadurch, dass ich gesagt habe, ich muss niemandem mehr gefallen. Ich habe jetzt aufgehört zu modeln. Es war ja bei mir auch ein sehr krasser Cut. Also ich habe einfach gesagt, ich gehe jetzt von heute auf morgen aus allen Agenturen raus, weil ich brauchte das. Ich brauchte diese Freiheit und dieses Loslösen. Das war für mich irgendwie so, glaube ich, dann das, was alle meine Dinge, die mich so nach unten gesogen haben und die es mir schwer gemacht haben, einfach durchtrennt haben. Und dadurch habe ich plötzlich diesen Ballast abgeworfen und dann war das so, habe ich abgenommen. Obwohl ich nicht mehr Sport gemacht habe und auch nicht weniger gegessen habe, sondern noch viel mehr gegessen habe, aber einfach mit Liebe und völliger Akzeptanz gegessen habe. Und das hat einfach irgendwie alles verändert bei mir. Wenn es mir gut geht und ich in meiner Mitte bin, dann ist mein Körper echt schön. Und wenn es mir nicht gut geht emotional, dann ich sehe das sofort bei mir. Das ist so einmal klar die Ausstrahlung, aber auch in meinem, wie ich in Shape bin, wie ich irgendwie meine Haut ist. Habe ich schon letztes Mal erzählt mit meiner Neurodermitis. Das kommt direkt. Ich kriege immer sofort die Quittung. Aber das ist so, mittlerweile bin ich dankbar, weil ich einfach nur weiß, dass mein Körper Alarm schlägt und mir sagt, Tanita, pass mal ein bisschen auf, du entfernst dich gerade so ein bisschen von dir selber. Und dann kriege ich halt irgendein Symptom. Ich glaube auch, dass da in der Hinsicht, genau wie du gesagt hast, dass die Glaubenssätze so eine riesige Rolle spielen, weil wenn du Leute ansiehst oder wenn du ja mit Leuten sprichst, die dir ständig nur sagen, ich kann nicht abnehmen, ich brauche Schokolade nur anschauen und ich nehme zu, also weißt du, du kannst es dir den ganzen Tag erzählen und dann hast du es halt auch so. Also es kommt genau darauf an, wie du es dir erzählst, aber es ist natürlich auch immer leichter gesagt als getan, weil ich habe auch ganz lange Probleme mit dem Essen gehabt und ich würde auch jetzt noch sagen, dass es nichts ist, was ich wirklich mit absoluter Leichtigkeit mache, so wie du sagst, einfach das zu essen, was ich möchte, weil ich auch lange Zeit das Gefühl für meinen Körper verloren habe. Ich glaube nicht, dass ich perfekt sein musste, sondern eher, dass das auch so eine Sache von Aufmerksamkeit war. Und in meiner Familie gibt es auch dieses Thema ganz arg, wenn du schön bist, wenn du schlank bist, dann bist du glücklich. Weißt du, dann kriegst du Liebe, dann verdienst du Liebe. Und ich habe oft Handlungen für mich überhaupt nicht verstanden oder warum ich unbedingt dünn sein wollte, weil ich schnell gemerkt habe, egal wie dünn ich bin oder je dünner ich bin, desto unglücklicher bin ich eigentlich. Und habe dann echt lange Zeit lernen müssen, dass da auch ganz viel von meiner Mutter, von meinen Großeltern kommt und habe auch erst so die letzte Woche oder die letzten zwei Wochen wieder gemerkt, wie arg das so in uns Frauen verankert ist. Wenn ich jetzt meine Omas angucke, die sind beide, also eine ist 73, die andere ist schon über 80 und selbst die wollen heute noch schlank sein. Also kannst du dir das vorstellen, selbst die, also wo du echt sagen wirst, also es interessiert niemanden, gell? Es interessiert wirklich niemanden, es guckt keiner, es interessiert keinen und selbst die erzählen mir heute noch davon, ja, dass sie abnehmen möchten oder dass sie das wieder probieren oder meine Oma hat das wieder im Fernsehen gesehen, dass du so essen sollst. Ja, ich finde das so arg, wenn ich das in der Gesellschaft sehe mit den jungen Mädchen auch. Ich habe das ja bei mir selbst einfach so gut miterlebt und genau wie du, ich hatte überhaupt kein gesundes Verhalten oder keine gesunde Beziehung zum Essen mehr. Wenn du so aus dem Gleichgewicht bist, du hast kein Gefühl mehr für dich selbst und so dieses aus Liebe essen ist dann überhaupt nicht mehr vorhanden. Ja, dann verlierst du, finde ich, nicht nur so deine Ausstrahlung, sondern man verliert auch seine Gesundheit, weil egal wie gesund du dann isst, genau wie du sagst, wenn du was Ungesundes in Anführungszeichen isst und das mit voller Liebe isst, dann macht es deinem Körper nichts aus. Aber wenn du gesund isst und das nur ist, weil du meinst, du musst, dann glaube ich auch nicht, dass es deinem Körper recht viel bringt. Ich sehe das auch so, wie du das gerade gesagt hast, das ist eigentlich so lustig, weil es ist ja so verdreht. Man denkt, okay, wenn ich jetzt dünn bin und den perfekten Körper habe, dann bekomme ich die Jobs, oder du hast gedacht, dann bekomme ich die Anerkennung. Und dann bin ich glücklich, aber es ist ja genau andersrum. Also in dem Moment, wie ich glücklich bin und wie ich irgendwie zufrieden bin und wie ich bei mir bin, werde ich auch automatisch schlank, weil mein Körper ist ja, ich glaube, dass der Körper sich, ist ja nur eine Manifestation von uns, also oder Manifestierung oder wie man sagt. Ja. Und es formt sich ja um ein offenes Herz, formt sich ja ein schöner Körper rum. Und es gibt auch Leute, die, also ich sage nicht immer, dass alle Leute, die ein offenes Herz haben oder die schön sind, die dann auch total innerlich total top sind. Also es geht beides. Man kann es über den Außenweg erreichen, aber ich glaube, dass es sehr viel Anstrengung mit sich bringt. Und ich glaube, dass auch die Leute, die es durch den Außenweg erreicht haben, obwohl die von außen wahrscheinlich schön aussehen, sich selber meistens nicht schön finden. Das, was du auch gesagt hast. Das war auch bei mir so manchmal. Ich kenne noch Situationen, da habe ich mich in der Situation gesehen und dachte, oh Gott, wie sehe ich aus? Und auch auf einem Foto. Und dann sehe ich mich Jahre später und denke, wow, du sahst voll schön aus. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass ich mich in dem Moment überhaupt nicht schön fand. Und ich schwöre aber wirklich darauf, dass wenn jemand wirklich glücklich ist und einfach mal Ja sagt, auch zu dem Fettpolster, auch zu dem Bauch, zu was immer, und man sich vielleicht eine Zeit lang ein bisschen selber belügt, weil man sagt, ich nehme und akzeptiere und liebe mich so, wie ich bin. Auch wenn es nicht so ist. Aber das Gehirn funktioniert so. Wenn du dem Gehirn 95 Mal sagst, okay, die Schokolade, die ich esse, macht mich fett, dann macht die Schokolade auch, selbst wenn es nur eine ist, macht dich dick, weil das ist Gedanken schaffen Realität. Und wenn du dick bist und du sagst, alles, was ich jetzt esse, esse ich mit Liebe und das tut meinem Körper nur das Beste, dann verändert sich alles. Und es ist auch nicht so, dass du dann trotzdem noch 93 Schokoladen am Tag essen kannst und trotzdem dünn wirst, sondern in dem Moment, wie du dich mal annimmst und du selber liebst, ich hatte gar keine Lust mehr auf die Schokoladen. Ja. Ich musste mich nicht darauf konditionieren, gut zu essen und Sport zu machen, sondern mein Unterbewusstsein wollte plötzlich gesunde Ernährung. In dem Moment, wie es dann anfängt, von Natur aus, sage ich jetzt mal, einem leicht zu fallen, sowas zu essen, dann weiß man, dass man wirklich auf dem Weg ist, wo es richtig läuft. Und das ist das, wo man sich selber erstmal konditionieren muss. Wow, ja. Mir ist es schön, was du gesagt hast, um ein offenes Herz formt sich ein schöner Körper. Definitiv, also definitiv. Und ich glaube auch selbst, zum Beispiel jetzt eine Oprah Winfrey, die hat für mich so ein offenes Herz und die hat ja auch keine 90, 60, 90 Maße. Aber das ist eben immer das so, die Menschen wollen keine 90, 60, 90 Maße. Wenn du kein offenes Herz hast, dann wollen die Menschen einen wunderschönen Körper, weil die sagen, okay, da stimmt schon irgendwas mit dem Herzen nicht, dann wollen wir wenigstens einen schönen Körper. Ja. Aber wenn du ein schönes Herz hast, interessiert keinen die Bohne, ob du eine 180-100 hast. Das interessiert keinen mehr. Und dann kannst du es selber entscheiden, dass du dann vielleicht noch sagst, okay, ich mache jetzt noch was Sport dabei. Aber wenn du mit dir selber glücklich bist und den Wunsch hast, eben eine 90-60-90 zu haben, dann kannst du dir die auch manifestieren, aber eben problemlos. Ja, was ich auch gemerkt habe, und auch bei ganz vielen, meine kleine Schwester, die ist 18, und was ich auch bei ganz vielen Freundinnen sehe, so in dem Alter, wenn du dünn sein möchtest, wenn du versuchst, dünn zu sein, weißt du, das Einzige, was du suchst, ist ja ein Gefühl, weißt du, also geliebt zu werden, anerkannt zu werden, gesehen zu werden, sich wohl zu fühlen, sich sicher zu fühlen, ja, sich bei Männern, in der Familie geborgen zu fühlen. Und das Verrückte ist ja, dieses Gefühl, das kannst du ja sofort in dir erzeugen. Und oft, aber wenn du dann dünn wirst, bist du dann dünn, aber du hast dieses Gefühl nicht. Und das ist ja bei ganz vielen Sachen so, auch wenn du halt im Außen versuchst, so dein Glück zu finden, ob das jetzt bei einem Partner ist, ob das irgendwie in einem besseren Job ist, oder wo auch immer. Ich habe total gemerkt, was auch immer man im Außen sucht, ist eigentlich nur ein Gefühl. Weißt du, auch zum Beispiel neue Kleidung, du willst dich schöner fühlen. Ein Partner, du willst dich geborgener fühlen. Und das Verrückte ist eigentlich, dass mit diesen Sachen dieses Gefühl gar nicht wirklich kommt, aber du dieses Gefühl selbst erzeugen kannst.